Manchmal bin ich auch nicht mehr so sicher, wenn ich in den Gärten meiner Jugend blättere, haben die denn alles falsch gemacht, die Kleinstadtfritzen? Oh nein, mancher Schnakenabend, manche Erdbeernacht tief in meiner Seele sitzen. Und die Einmachzeit. Oder frische Muscheln im November. Diesen ganzen Erinnerungssalat schleppt ein deutscher Jüngling, ob er will oder nicht, immer mit sich. Schwarzbrot mit dick Butter. Aber nicht nur dies. Auch den deutschen Kegelclub. Die deutsche Stammuhr. Die deutsche Kredenz. Das deutsche Bad am Samstagnachmittag. Den deutschen Kirchenchor. Die deutsche Klavierstunde. Den deutschen Turnverein. Immer ausflugbereit. Das deutsche Liederbuch. Das deutsche Kind, der deutsche Volksschullehrer im zeitlosen Lodenmantel. Die deutsche Einsegnung, die deutsche Familie, das deutsche Gemüt, ja, die Morgenfrühe, das ist unsere Zeit. Adelheid Auguste, wenn du nicht willst, dann musste. Den deutschen Anstand, die Einfachheit und Sauberkeit und Pünktlichkeit und Heiterkeit. Die deutsche Heiterkeit. Das deutsche Lachen. Kam der kleine Fritz mal nach Hause, da sah er wie sein Vater, ha, ha, ha, da lacht der Germane. Der saubere, einfache, pünktliche, pflichtbewusste, disziplinierte deutsche Schäferhund, die deutsche Natur, das deutsche Grün, das deutsche Märchen, die deutsche Heldensage. Immer sauber, einfach, pünktlich, pflichtbewusst, dem Ganzen verantwortlich, immer zur Stelle, mit alten Hexen und Gaskammern. Sauber, einfach, pünktlich, die deutsche selbst gehäkelte Tischdecke. Das alles ist ja nun vorbei, das gab's nur einmal, das kommt nicht wieder, immer nach dem Rechten sehend aufräumen. Da muss man mal mit aufräumen, damit muss mal aufgeräumt werden. Aufräumen, ein deutsches Lieblingswort, immer sauber, einfach, pünktlich, hygienisch, dreimal täglich unter die Dusche, deutsche Seife, deutsches Handtuch, inzwischen natürlich demokratisiert. Kauen aber immer noch einige am Langemarkstrohhalm, am masochistischen Dauerlutscher mit Morgenrot und Zapfenstreich. Fragt eure Väter, warum sie sich nicht vor euch stellen, wenn man euch zum Dienst mit der Waffe holt. Fragt eure Mütter, warum sie jammern und euch doch freigeben für ein Handwerk, das stets zu Mord und Totschlag führte. Fragt eure Priester, was sie sich dabei gedacht haben, als sie euch liebe deine Feinde und du sollst nicht töten lehrten. Hütet euch vor den Klugschnäbeln, die euer bestes Wissen und Gehwissen, das Beste, was ihr habt, untersuchen, denn gerade sie sind es, für die ihr später töten und sterben müsst. Fragt eure Eltern, ob sie euch wirklich mehr lieben als all diese fatalen Begründungen von Heimat, Treue, Vaterland, Ehre, Recht und Ordnung. Und wenn sie euch keine Antwort geben oder wie so oft nur mit den Schultern zucken, dann fragt sie, warum sie euch dann wohl in die Welt gesetzt haben.